Manche Tränen aus meinen Augen ist gefallen in den Schnee. Seine kalten Flocken saugen durstig ein das heiße Wild. Wenn die Gräser sprossen wollen, weht daher ein lauer Wind. Und das Eis zerspringt in Schollen und der weiche Schnee zerrinnt. Schnee, du weißt von meinem Sehnen, sag, wohin doch geht dein Lauf? Folge nach nur meinen Tränen, nimmt dich bald das Bächlein auf. Wirst mit ihm die Stadt durchziehen, muntere Straßen ein und aus. Fühlst du meine Tränen glühen, da ist meiner Liebsten Haus.